Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden lang Musik mit orchestralem Glanz zwischen Pop und Avantgarde. Am Mikrofon ist Michael Frank. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't need no friends. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is evening time. Waterloo sunset's fine. Terry meets Julie, Waterloo Station, every Friday night. But I am so lazy, don't wanna wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid. As long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. But chilly, chilly is evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friends. As long as they gaze on Waterloo sunset, they are in paradise. Waterloo sunset, Waterloo sunset, Waterloo sunset, Waterloo sunset. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Anfang des Jahres erschien nach 8-jähriger Pause ein neues Studioalbum von Peter Gabriel. Selbstironie scheint Briten leichter zu fallen als so manchem oder mancher Deutschen. Das Album ist nämlich nach der ersten Hälfte einer Redewendung benannt, die übersetzt so viel bedeutet wie »Eine Hand wäscht die andere«. Bei den Briten heißt das »Scratch my back and I'll scratch yours«. »Scratch my back« ist also der Titel dieses Soloalbums. Kein neuer Song von Gabriel selber ist zu hören, dafür aber Songs, die Gabriel hörbar am Herzen liegen, unter anderem von Lou Reed, Bon Iver und Regina Spektor. Der zweite Teil des Spruchs, »And I'll scratch yours«, ist für das Fortsetzungsalbum reserviert. Die Songwriter, deren Songs sich Gabriel anverwandelte, geben das Kompliment zurück und singen ihrerseits Songs von Peter Gabriel. Angeblich soll der zweite Teil des gegenseitigen Rückenkratzens Ende des Jahres stattfinden. Bis dahin lohnt sich die Beschäftigung mit Gabriels Coverversionen außerordentlich. Für all die Ignoranten wie mich, die den einen oder anderen Song noch nie in der Originalversion gehört haben, gibt es Neuentdeckungen, die auch ohne die Vergleichsfolie tief berühren können. Gabriels Version von Bon Ivers Flume zum Beispiel. Gabriel schafft es aber auch, in einem bis zum Überdruss präsenten Song wie Bowies Heroes neue Perspektiven zu entdecken. Peter Gabriel hat ähnlich wie Joni Mitchell Anfang des Jahrtausends sich den Luxus einer großen Orchesterbegleitung erlaubt. Dass dabei mehr als routiniertes Kunsthandwerk herausgekommen ist, liegt garantiert auch an dem Orchesterarrangeur John Metcalf. Der klassisch geschulte Geiger stieg 1985 mit 21 Jahren bei der britischen Band Durutticallum ein. Wenig später gründete er ein erfolgreiches Streichquartett, The Duke Quartet. Ab Anfang der 90er Jahre machte er sich dann einen Namen mit Streicherarrangements für unter anderem Morrissey, Simple Minds, The Pretenders oder Blur. Ein weiteres Beispiel der fabelhaften Zusammenarbeit von Peter Gabriel und John Metcalf gibt's gegen Ende der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Die Ouvertüre dieser Soundcheck-Folge mit Orchestral Favorites war natürlich ein Song von Ray Davies, der Kings-Klassiker Waterloo Sunset. Auf der einfachen Version des neuen Albums von Peter Gabriel gibt's Waterloo Sunset leider nicht, nur in der 2-CD-Version mit 4 Bonustracks. Thank you. though I tried so hard. My little darling, I couldn't keep the night from coming in. In all those lonely nights down by the river, brought me bread and water in a kiff in the can. Now in the quiet hour when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in. Beneath the porch light, we've all been circling, beat our dust hearts, singe our flower wings. But in the corner, something is happening. Wild Cosmia, what have you seen? Water were your limbs, was your hair. And then the moonlight caught your eye and you rose through the air. Well, if you've seen true light, then this is my prayer. Will you come? Roads, and I've had lots of holes in the soles of my shoes. Shake you off! Knapp 20 Jahre liegen zwischen den letzten beiden Aufnahmen, die hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk zu hören waren. Beiden gemeinsam ist die orchestrale Handschrift von Van Dyke Parks und die Tatsache, dass die Musikerin, deren Songs er arrangierte, nicht nur wegen ihrer Stimmen Ausnahmeerscheinungen sind. Los ging's mit der Schlussnummer von Joanna Newsoms zweitem Album Ease aus dem Jahr 2006. Cosmia heißt der Song. Er verarbeitet Naturerlebnisse, die Joanna Newsom als Teenager hatte, und die Verlusterfahrung des Todes eines geliebten Menschen. Das Bild der Motte Cosmia, die gegen Ende ins Licht fliegt, vermittelt dabei sogar einen Schimmer Hoffnung auf Transzendenz. Van Dyke Parks gehört zu den Arrangeuren, deren Namen nicht nur die Menschen kennen, die sich für die Informationen im Kleingedruckten von Alben interessieren. Seine Zusammenarbeit mit Brian Wilson und den Beach Boys in den 60er Jahren war da sicherlich ein Glücksfall. Van Dyke Parks konnte daraus tatsächlich auch eine Solokarriere entwickeln. Nach Cosmia von Joanna Newsom gab es einen Song über die zivilisatorische Errungenschaften von Schuhen. Gesungen und komponiert wurde die Ode an die Schuhe von Victoria Williams. Auch hier sorgte Van Dyke Parks für die orchestrale Verzierung. Shoes ist der Begrüßungssong von Victoria Williams' Debütalbum Happy Come Home aus dem Jahr 1987. Um orchestralen Glanz geht es hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Thank you. like whirling wings. They wear their leaves like whirling wings. Im Jahr 2004 erschien das dritte Album eines Projekts namens Dirty Projectors. The Getty Address heißt es, benannt nach einer berühmten Rede, die Abraham Lincoln während des amerikanischen Bürgerkriegs in Gettysburg hielt. Initiator und musikalischer Chef des Projektes ist der ehemalige Yale-Student Dave Longstreth. Kritiker nannten die Mischung aus ungewöhnlichen Songs, Elementen sogenannter E-Musik und Elektronika eine Glitch-Oper. The Getty Address von den Dirty Projectors behandelt Themen wie das Amerika nach 9/11, Zerstörung der Natur, Cortes und die Azteken, und ein wichtiger Protagonist in der Oper ist ein Charakter, der so heißt wie Don Henley von den Eagles. Die Musik basiert auf Arrangements, die Dave Longstreth für Holzbläser-Septett, Frauenchor und Cello-Oktett komponiert hat. Die Aufnahmen davon wurden dann per Computer auseinandergenommen und zu Songstrukturen umgebaut. The Getty Address heißt die spannende Platte der Dirty Projectors, die im Jahr 2004 produziert wurde. Im Februar dieses Jahres haben die Projectors das komplette Album live gespielt, in Los Angeles und New York, in Begleitung eines 15-köpfigen Orchesters. In Los Angeles spielte sogar in der ersten Hälfte des Konzerts das Los Angeles Philharmonic Orchestra E-Musikwerke, die von Dirty Projectors-Chef Dave Longstreth extra ausgewählt worden waren. Nach der Getty Address der Dirty Projectors, 5 Jahre danach, entstand das lange Stück Musik, das davor zu hören war. Platinum Rose heißt der 10-minütige Track. Zu finden ist er auf dem Album Central Market von Tyonde Braxton. Einigen ist er vielleicht als Gitarrist und Sänger der Neoprog-Rocker Battles bekannt. Im Herbst letzten Jahres ist sein 2. Soloalbum erschienen. Es heißt Central Market und bietet äußerst hörenswerte Arrangements mit großem Orchester. Die schnell wechselnden Klangereignisse haben mich dabei teilweise an Frank Zappas Orchesterstil erinnert, der bekanntlich ja viel von früheren Avantgarde-Komponisten wie Varese und Stravinsky gehalten hat. Dass Tyonde Braxtons Vater, der Multiinstrumentalist und Komponist Anthony Braxton, musikalischer Forscher und Grenzüberschreiter ist, hat bei Tyonde Braxton also nicht zu bleibender Rebellion als Punkrocker oder Technofreak geführt. Die Orchesterbehandlung Tyonde Braxtons auf dem Album Central Market darf man sicher als fortgeschritten bezeichnen. Das Orchester, das in dem Stück Platinum Rose zu hören war, hatte 16 Mitglieder, also eher ein Kammerorchester war das, mit 4 Geigen, je 2 Celli und Kontrabässen, einer Harfe, einzelbesetzten Holzbläsern, einem Perkussionisten, an Glockenspiel und Xylophon und mit doppelt besetzten Trompeten und Hörnern. Do this again. Zweimal Musik von Frank Zappa. Zunächst zwei orchestrale Ausschnitte aus seinem ersten Soloalbum Lumpy Gravy, ursprünglich aufgenommen 1967 für Capitol Records, aber erst nach langem Rechtsstreit in veränderter Form 1968 von Verve Records veröffentlicht. Anfang 2009 wurde das Album zusammen mit der Urversion von Capitol Records, dem Mothers Album We Only In It For The Money und diversen Outtakes in einer Dreier-CD-Box wieder veröffentlicht. Lumpy Money heißt die empfehlenswerte Box. Nach Lumpy Gravy gab es einen Zappa-Song, der erstmals auf der Mothers of Invention LP We Only In It For The Money veröffentlicht wurde, im Frühjahr 68. Zu hören war eine berückend schöne Coverversion von The Idiot Bastard Son, gespielt vom Ambrosius Ensemble aus Helsinki, Finnland. Topi Letipu ist der Sänger und neu für das Barockensemble arrangiert wurde The Idiot Bastard Son vom Leiter des Ensembles, dem Cellisten Olli Virtaperko. Eingespielt wurde das Album nicht mit den heute geläufigen Geigen und Celli, sondern auf Instrumenten, wie sie im Barockzeitalter gebaut wurden. Die Arbeit an den Arrangements fand zwischen 1995 und 1999 statt. Partituren der Musik von Zappa lagen den Finnen nicht vor, also war der erste Schritt die anspruchsvolle Aufgabe, Zappas Musik von Platten herauszuhören und in Notenschrift festzuhalten. Aufgenommen wurde die Platte im Jahr 2000, sie erschien bei Biz, Northern Lights und dürfte auch Frank Zappa im Jenseits gefallen.1973 nahm Barbara Streisand anlässlich eines Fernsehspecials in England ein durchaus ungewöhnliches Album auf. Zwar fanden sich daraus durchaus wieder Musical-Songs auf der Platte, aber sie waren in diverse neue musikalische Kleider gesteckt worden. Das Cover unterstützte die Idee von Weltmusik, indem die einzelnen Titel nicht der Reihenfolge nach aufgelistet wurden, sondern einer musikalischen Landkarte zugeordnet wurden. Der Evergreen I Got Rhythm tauchte zum Beispiel in indischem, türkisch-armenischem, irischem, indianischem, afrikanischem, japanischem und in spanischem Klanggewand auf. Barbara Streisand and Other Musical Instruments heißt die Platte. Gleich mehrere Arrangeure haben an der Platte gearbeitet, unter anderem Ken und Mitzi Welch und Peter Matz. Einer von ihnen hat auch dafür gesorgt, dass in der Ouvertüre des Albums ein Zitat aus Igor Strawinskys Sacre du Printemps auftauchte. Die erste Soundcheck-Stunde mit orchestralem Glanz zwischen Pop und Avantgarde geht so langsam zu Ende. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch ein paar Takte der Air à Danser von Simon Jeffes unvergleichlichem Penguin Café Orchestra.